mich an und erbarme dich, meiner Herr, denn sie verlassen bin ich und elend. Und meine Herzensängste drücken mich nieder. Ach, sei mir.